Palmenrausch und Enzian haben's vielen angetan. Und das schöne Edelweiß liebt dann jeder heiß. Doch viel schöner als die drei ist ganz ohne Schmeichelei eine Alpenkönigin tief in Kärnten drin. Auf dem Wasser schwimmt sie hier und wer sie sieht, der sagt zu ihr: Du bist die Rose vom Werthersee. Oli, oli, oh, oli, eh. Oli, oli, oli, eh. Du bist die schönste vom Strandcafé. Oli, oli, oh, oli, eh. Oli, oli, oli, eh. Und alle Herren an den Tischen, die Fischer beim Fischen, die kommen um ihre Ruhe. Und auch die alten Karawanken, sie wanken und sie schwanken, und schuld dran bist nur du, du, du, du, du bist die Rose vom Werthersee. Oli, oli, oh, oli, eh. Oli, oli, oli, eh. Alle Männer hier am Strand, mit und ohne Sonnenbrand, glühen vor Begeisterung, kommen gleich in Schwung. Alle Fischlein hier im See springen freudig in die Höhe, wenn dein Morgenbad du nimmst, zwischen ihnen schwimmst. Selbst der kleine Wasserfloh, der guckt dich an und singt dann so. Du bist die Rose vom Werthersee. Oli, oli, oh, oli, eh. Oli, oli, oli, eh. Die schönste vom Strandcafé. Oli, oli, oli, eh. Oli, oli, oli, eh. Und alle Herren an den Tischen, die Fischer beim Fischen, die kommen um ihre Ruh. Und auch die alten Karawanken, sie wanken und sie schwanken, und schuld dran bist nur du, du, du, du, du bist die Rose. Die Rose vom Werthersee.